Telekom-Fernsprecher an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben einem Fahrschein, einem ehemaligen Bratwurst-Pappteller sowie eine Paper Girl Nummer 2 Zeitung bzw. Flyer mit der Aufschrift: Was du hier in Händen hältst, ist eine Originalausgabe von Paper Girl, einem freien Zeitungsprojekt, das diesen Sommer zum zweiten Mal stattfindet. Mehr Informationen gibt es auf www.papergirl-berlin.de. Auf der Rückseite gibt es auch ein Impressum, aber das spare ich mir jetzt einmal. Ansonsten hier in dieser Doppelkabine keine besonderen Vorkommnisse. Oh ja.